Die grüne Verbraucherministerin Renate Künast, bekannt für ihre gelegentlich scharfe Zunge, meinte neulich mit Blick auf die FDP, die 18%-Kampagne sei der bisher größte Feldversuch, bei dem Autosuggestion bei Erwachsenen getestet werde. Nun haben die Grünen ihren Feldversuch mit 8+ in der Tat etwas bescheidener angesetzt, aber die FDP will ihren Versuch noch mit einer Kanzlerkandidatur krönen bzw. toppen, wie es in der medialen Spaßgesellschaft heißt. Und selbst die seriöseren Politiker der Liberalen scheinen von der Suggestion erfasst zu werden. Oder ist das nur ein Tribut an die Inszenierung von Parteitagen? Rund 800 geladene Gäste wohnten der Trauerfeier bei. Neben Bischof van Leun sprach der Lieblingsbruder des toten Politikers Abschiedsworte. Simon Fortuyn betonte dabei noch einmal, sein Bruder sei mit Sicherheit kein Rechtsextremer gewesen. Er habe sogar darunter gelitten, dieses Etikett zu haben. Wir sind stolz auf dich, rief er ihm nach. Lang anhaltender Beifall der Trauergemeinde stand am Ende seiner Worte. Fast die gesamte Regierung der Niederlande war anwesend, auch ein Vertreter von Königin Beatrix. Vor der Kirche warteten Tausende von Menschen, um zu erleben, wie der Sarg von Familienmitgliedern Fortuyns in den Leichenwagen gesetzt wurde. Viele legten Rosensträuße auf Dach und Motorhaube. Danach wurde der Sarg zur Familiengruft in einem Dorf bei Eimeuden gefahren. In etwa 6 Wochen findet Pim Fortuyn seine letzte Ruhestätte auf einem Friedhof in Norditalien, wo er ein Ferienhaus besaß. Für den Abend sind in verschiedenen Städten der Niederlande noch Schweigemärsche angesagt. Noch immer haben sich die Niederländer nicht vom Schock erholt, dass in ihrem Land kurz vor den Parlamentswahlen ein Spitzenpolitiker von einem Attentäter erschossen worden ist. Noch immer weinen Menschen, wenn sie auf den Tod des Rechtspopulisten und ehemaligen Soziologieprofessors angesprochen werden. Und niemand erinnert sich im Moment daran, dass Fortuyn auch Thesen vertrat, die eher einem Stammtisch zuzuordnen wären. Der war sehr populär, auch bei anderen, auch bei Minderheiten. Und das ist eigentlich sehr überraschend. Er ist immer niedergesetzt wie ein Rassist, aber es stellt sich heraus, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Prognosen prophezeiten der Liste Pim Fortuyn vor dem Attentat bereits erhebliche Stimmenanteile. Die etablierten Parteien befürchten nun, dass wenige Tage vor den Parlamentswahlen, am kommenden Mittwoch, der Tod Fortuyns seiner Partei noch mehr Wähler zuführt. Deshalb wird auch diskutiert, den anlässlich des Attentates abgesagten Wahlkampf nach dem heutigen Tag in gemäßigter Form wieder aufzunehmen. Unterdessen haben Mitglieder der Partei Fortuyns starken Polizeischutz erhalten. Die Behörden bestätigten, dass im Auto des mutmaßlichen Attentäters Dokumente über Adressen und Lagepläne von deren Wohnungen gefunden worden seien. Deshalb wolle man möglichen weiteren Anschlägen vorbeugen. Der in Untersuchungshaft sitzende 32 Jahre alte, verdächtige radikale Tierschützer macht weiterhin keine Aussagen bei den Ermittlungsbehörden.